Die lymphatärsche Formel von Stanisław Lem, aus dem Polnischen übersetzt von J. Zimmermann Göllheim und bearbeitet von Dieter Hasselblatt. Die Regie hat Friedhelm Ortmann. Werter Herr, einen kleinen Augenblick. Verzeihen Sie bitte meine Zudringlichkeit. Ja, ich weiß mein Aussehen, aber ich bin genötigt, Sie zu bitten. Nein, oh nein, das ist ein Missverständnis. Nachgegangen bin ich Ihnen, ja. Ja, das ist wahr, von der Buchhandlung an. Sie haben doch Biophysik und die Referate gekauft und... Jetzt, als Sie sich hierher setzen, dachte ich mir eine außerordentliche Gelegenheit, wenn Sie mich das gütigst durchsehen ließen. Beides, aber vor allem die Referate, das ist für mich ein Lebensbedürfnis und mir fehlen die Mittel. Freilich, das sieht man ohne dies. Ich suche nur etwas, einen bestimmten Vermerk. Am besten, wenn... Ja, Sie leihen mir die Hefte. Ach, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich gehe lieber vor die Tür. Der Kellner kommt näher. Ich möchte nicht, dass... Wie bitte? Aber nein, nicht doch. Sie sollen mich nicht einladen. Wirklich nicht. Also, schon gut. Ich setze mich ja schon. Bitte, ja, natürlich darf es Kaffee sein, egal was, wenn das sein muss. Nein, ich sehe schon, in Biophysik ist nichts. Und warten Sie hier. Nein, das ist nicht das, nichts ist da. Schön, ja, hier, mit bestem Dank, zurück. Bitte. Wieder einmal Ruhe für 2 Wochen. Das wär's. Bitte? Ja, gewiss, das scheint sonderbar, solche Interessen bei meinem Exterieur. Ein Bettler, der Journal of Biophysics und die Referate studiert. Spaßig. Darüber bin ich mir klar. Ich habe mir aus besseren Zeiten meinen Humor bewahrt. Es sieht aus, als interessierte ich mich für Biophysik. Ja. Na, eigentlich nicht so ganz. Meine Interessen, ich weiß nicht, hat das viel Sinn? Wie? Sie sind das? Dann haben Sie ja voriges Jahr diese Sache über die Komitanten der Affinoren höherer Krümmungen veröffentlicht. Oh, Verzeihung, hätte ich längst schon sagen sollen. Lympater, Ammon Lympater, das ist mein Name. Gedruckt sah ich mich zum letzten Mal vor 20 Jahren. Ich nehme an, damals waren Sie noch... na klar. Oh, doch schon, 30. Ja, Sie sind, möchte ich sagen, Sie suchen mich zu behandeln wie einen Kollegen. Aber woher denn? Falscher Charme kenne ich nicht mehr, reicht die echte. Also gut, die Geschichte ist so unglaubwürdig, dass Sie enttäuscht sein werden. Denn glauben kann man mir nicht. Warum? Sie werden verstehen, wenn Sie alles gehört haben. Aber das ist lang. Bitte sehr, aber ich habe Sie gewarnt. Ich habe einen Hang zu Abschweifungen und der entschlüpft auf meine alten Tagen oft meiner Kontrolle. Letzten Endes bin ich 60. Ja, ich sehe älter aus, gewiss. Wohl auch durch das, was ich mit eigenen Händen... Incipiam. Sehen Sie, das war in den 70er Jahren. Ich interessierte mich für Kybernetik. Zuletzt landete ich bei Diamond. Von ihm haben Sie sicher schon gehört. Großartiger Mathematiker mit imaginären Räumen hat er nur so jongliert. Ich war ganz scharf auf seine Vorlesung. Er hatte die komische Gewohnheit, das Endergebnis herauszubrüllen wie ein Löwe. Nun ja, dies beiseite. Ich arbeitete bei ihm ein Jahr lang. Er hielt mich für vielversprechend und so weiter. Eines hatte ich schon damals, was nicht übel war, ein phänomenales Gedächtnis. Dies befähigte mich, die verschiedenen Theorien und Gesichtspunkte gegeneinander abzuwägen, denn in der Kybernetik tobte damals ein erbitterter, ein heiliger Krieg. um die Theorie der Elektronengehirne natürlich. Anfangs erschien alles verhältnismäßig einfach. Rückkopplung, Homöostase, Information als Umkehrung der Entropie. Aber bald hat sich herausgestellt, dass sich das nicht so schnell zum System zusammenschließen lässt. Schulen begannen zu entstehen, die Praxis ging ihren eigenen Weg, baute diese verschiedenen Maschinen zum Rechnen, zum Übersetzen, Lernende, Schachspielende, und die Theorie ging auch ihren Weg, so dass sich ein Ingenieur für solche Maschinen mit einem reinen Informationstheoretiker bald nur noch schwer verständigen konnte. Um ein Haar wäre ich selbst von diesen neuen Mathematiken verschlungen worden, die wie die Pilze nach dem Regen entstanden. Eines Tages sagte ich mir, genug. Das ist alles großartig, aber nicht um Großartigkeit ist es mir zu tun. Ich muss von Anfang an neu beginnen. Ich selbst. Ganz. Und so über Nacht. Nach meiner Weise räumte ich meine Bibliothek auf, räumte grausam auf und begann die Neurologie der Tiere zu studieren. Von den Muscheln an, von den Weichtieren, ganz von Anfang an. Wissen Sie, und als ich nach 4 Jahren Plackerei an den Bau des menschlichen Gehirns gelangte, da kam mich das Lachen an. Wirklich. Wirklich, ich hatte alle diese mit Silber geschwärzten Verästelungen der Rindenneuronen, die Dendriten im Kleinhirn, wie schwarze Spitzenarbeit, richtig hübsch, und Schnitte durch Gehirn und Rückenmark. Und ich sage Ihnen, gelacht habe ich. Die reinsten Dichter waren sie, diese Anatomen. Passen Sie auf, wie die nur alle diese Teile benannt haben, deren Bestimmung sie überhaupt nicht begriffen. Seepferdefuß, Ammonshorn, Vierhügel, Furche des Sporns. Sehen Sie, wenn mich nicht immer so vieles verwundert hätte, was andere nicht verwundert hat, was ihnen nicht einmal aufgefallen ist, wenn dies nicht wäre, dann wäre ich heute sicher so ein Professor mit Verkalkung und mit rund 200 Arbeiten auf dem Konto, an die sich kein Mensch mehr erinnert. So aber... Es handelt sich um die sogenannte Inspiration. Wie ich darauf verfiel? Keine Ahnung. Instinktiv haben sich seit Jahren, vielleicht seit jeher, alle eingebildet, es existiere. Es zähle nur eine einzige Art von Gehirn, nur ein Typus, derjenige, womit die Natur den Menschen ausgestattet hat. Das menschliche Gehirn, diese unerreichbare, allervollkommenste aus Neuronen bestehende Denkmaschine. Und sie haben sich vorgespiegelt, die biederen Leutchen, sollte es ihnen jemals gelingen, ein mechanisches Gehirn zu konstruieren, das mit dem menschlichen werde wetteifern können, dann selbstverständlich nur deshalb, weil es in der Konstruktion dem menschlichen vollkommen ähnlich wäre. Ein Augenblick unvoreingenommenen Nachdenkens zeigt die uferlose Naivität dieser Ansicht auf. Bitte? Jetzt auch? Ich weiß, das gilt weiterhin als Dogma. Immer noch urteilen alle so. Eben deshalb wollte man meine Arbeit nicht abdrucken. Zum Glück nicht. So rede ich heute. Damals... da war ich selbstverständlich rasend vor Zorn. Na, und wie? Sie verstehen es bald. Sie verstehen es bald, noch ein bisschen Geduld. Also, die Inspiration. Ich griff zurück auf die Vögel. Sehen Sie, das ist eine sehr interessante Geschichte. Sie wissen. Hier. Die Evolution ist mancherlei Wege gegangen, denn sie ist blind. Sie ist der blinde Bildner, der die eigenen Werke nicht sieht und ihre Zukunft nicht kennt. Wie könnte er auch? Bildlich gesprochen sieht das so aus, als verrennte sich die Natur bei ihren unausgesetzten Versuchen einmal ums andere in Sackgassen. Dann lässt sie darin einfach diese ihre unausgegorenen Geschöpfe zurück, diese verkorksten Ergebnisse von Experimenten, welche nichts vorgeleuchtet hat als Geduld, denn sie haben hunderte Millionen Jahre gedauert und nimmt neue in Angriff. Die Vögel und die Insekten. Die Insekten, die Vögel. Das ließ mir keine Ruhe. Warum ist die Evolution stecken geblieben? Warum gibt es keine vernunftbegabten Vögel, keine intelligenten Ameisen? Die wären doch sehr... wissen Sie, aber bedenken Sie doch bitte, wenn die Insekten sich noch weiterentwickelt hätten, dann könnte ihnen der Mensch nicht einmal die Stiefel putzen. Er hätte hier nichts zu suchen. Er hielte diese Konkurrenz nicht aus. Wie denn auch? Warum nicht? Na, hören Sie, die Vögel und die Insekten bringen doch in verschiedenem Grade, freilich, fertiges Wissen mit zur Welt. Solches, wie Sie es benötigen, versteht sich, auf den Topf muss der Deckel passen. Sie müssen fast nichts lernen. Wir aber, wir verlieren mit Lernen das halbe Leben. Nur um uns in der zweiten Hälfte zu überzeugen, dass drei Viertel dessen, womit wir uns den Kopf vollgestopft haben, unnötiger Ballast sind. Können Sie sich vorstellen, was das wäre, wenn Einsteins Kind das vom Vater ererbte Wissen mit zur Welt bringen könnte? Stattdessen ist es dumm, dumm wie jedes Neugeborene, dass es sogar erst gehen lernen muss, mit den Händen Gegenstände greifen. Ich kam jedoch immerfort auf die Vögel und auf die Insekten zurück. Wie spielt sich das ab? Auf welche Weise kann das, was ererbt wird, fertiges Wissen sein, das von Generation zu Generation weitergegeben wird? Eines war bekannt, die Vögel haben eigentlich keine Hirnrinde. Das heißt, die Rinde ist ohne größere Bedeutung in ihrer Neurophysiologie. Nun, und die Insekten haben kein Tüpfelchen davon. Und siehe da, die Insekten bringen das lebensnotwendige Wissen fast vollständig mit auf die Welt. Und die Vögel zu einem beträchtlichen Teil. Daraus geht doch hervor, dass die Rinde die Grundlage des Lernens ist, dieses Hemmschuhs auf dem Wege zur Größe. Denn andernfalls könnte sich das Wissen anhäufen, sodass der Ururenkel irgendeines Leonardo da Vinci ein Kopf wäre gegen den Newton oder Einsteins als Imbezil dastünde. Verzeihen Sie, ich habe mich ereifert. Also demnach, die Insekten und die Vögel. Die Vögel, hier lag der Fall klar. Nicht wahr? Sie stammen ja von den Sauriern ab. Sie konnten also nur den Plan entwickeln, den Konstruktionsentwurf, der in den Sauriern steckte, die Insekten. Nun, da sah der Fall anders aus. Sie hatten eine Chance, dieses symmetrische, parallele Nervensystem, die paarigen Bauchganglien. Wir haben einen Krümel davon geerbt, aber diese Hinterlassenschaft ist nicht nur verschleudert, sie ist auch umgebildet. Womit befassen Sie sich bei uns? Mit dem Funktionieren unserer Gedärme. Dies aber wohlgemerkt, bitte zu beachten, dies können Sie von Geburt an. Diese Systeme, das Sympathische, das Parasympathische, die müssen nicht erst lernen, über das Herz und die Eingeweide zu gebieten. Ja, das vegetative System bringt das zu Wege. Es ist sofort gescheit, dass niemandem zu denken gegeben hat. Wie? So geht das. So muss es gehen, wenn Generationen entstehen und abtreten. Alle mit Blindheit geschlagen durch den Glauben an ihre falsche Vollkommenheit. Gut, aber was ist mit ihnen passiert, mit den Insekten? Warum blieben sie so grässlich stehen? Mechanisierten sich so? Wie kam es zu dieser Entwicklungslähmung, zu diesem jähen Ende, das vor fast einer Jahrmilliarde eintrat, sie alle für immer anhielt und doch nicht gewaltig genug war, sie zu vernichten? Tja, wie denn? Ihre Möglichkeiten hat ihnen ein Zufall ruiniert. Ja, purer, dummer Zufall. Die Tracheen, das war der Fluch der Insekten. Sie hatten keine Lungen, sie hatten Tracheen. Und weil sie die hatten, konnten sie keinen aktiv bewegten Atmungsapparat entwickeln. Verstehen Sie? Klar, klar. Denn die Tracheen sind einfach ein System von Röhren, die auf der Körperoberfläche ausmünden und können nur so viel Sauerstoff liefern, wie von selbst durch die Öffnungen einströmt. Deshalb, mein Herr, nach Überschreiten einer bestimmten, genau berechenbaren Körpergröße können die Tracheen nicht mehr die genügende Menge an Luft liefern. Der Organismus müsste ersticken. Die Evolution ist selbstverständlich eingeschritten. Die Insekten mussten klein bleiben. Ich nahm nochmals das Grundproblem in Arbeit, das des Lernens. Lernen die Ameisen? Selbstverständlich, ja. Aber mir war es um etwas ganz anderes zu tun. Nicht um das Wissen, das die Ameisen von ihren Vorfahren erben. Nein, darum, ob es solche von Ameisen ausgeübte Tätigkeiten gibt, die ihnen nicht von den Eltern übermittelt worden sein können und die sie trotzdem ohne alles Lernen auszuüben vermögen. A priorisches Wissen über die Welt in den Büchern, in der Literatur zu dem Gegenstand gab es gar keine Antwort auf diese Frage, weil niemand sie bei gesundem Verstande gestellt hatte oder zu stellen gewagt hätte. Was tun? Ich konnte schließlich nicht Myrmikologe werden, nur um diese eine vorbereitende Frage zu beantworten. Wissen Sie, was ich tat? Ich ging zu Schental. Für sie ist das ein steinernes Denkmal, aber er war schon damals in meinen jungen Jahren zur Legende geworden, Professor Emeritus. Er las schon seit 4 Jahren nicht mehr und war schwer krank, er hatte Leukämie. Ich erkühnte mich, ich rief an. Sehen Sie, ich hätte angerufen, wenn er im Sterben gelegen hätte. So unbarmherzig, so selbstsicher ist nur die Jugend. Ich bat ihn um eine Unterredung. Ich sagte, es handelt sich um eine Lebensfrage. Er forderte mich aufzukommen und bestimmte Datum und Uhrzeit. Er lag im Bett. Er sagte mir ohne Einleitung, er sei sehr schwach und habe zuweilen Bewusstseinstrübungen. Und ich solle beim Reden sofort ans Kernproblem kommen, denn er wisse nicht, wie lange er diesmal bei Bewusstsein sein werden. Also, da schoss ich los, sage ich Ihnen, alle meine Waffen zugleich. Ich war 27 Jahre alt. Sie können sich also vorstellen, wie ich geredet habe. Wo in der logischen Kette ein Glied fehlte, ersetzte ich es durch Feuer. Und endlich gelangte ich an diese unglückselige Frage, ob die Ameisen etwas können, was sie nicht gelernt haben und was ihnen außer allem Zweifel nicht die Vorfahren übermittelt haben. Ob er einen Fall kenne, der dafür spreche. Und als ich verstummte mitten im Satz, denn ich hatte nichts vorbereitet, so dass ich nun atemlos plötzliche Schwäche verspürte und zum ersten Mal Angst. Da öffnete Schental die Augen. Er hatte sie die ganze Zeit zugehabt. Er sagte, ich bedauere, dass ich nicht 30 Jahre alt bin. Ich wartete. Er aber schloss wieder die Augen und nach einer Weile ließ er sich hören. Lympater, Sie wollen eine redliche, echte Antwort. Ja? Ja, sagte ich. Haben Sie von der Acanthis rubra gehört? Willensonianer, fragte ich. Ja, habe ich gehört. Das ist eine rote Ameise aus dem Amazonas-Zuflussgebiet. Ah, haben Sie gehört, sagte er in solchem Ton, als wären 20 Jahre von ihm genommen. Dieses willensonische Kleinzeug, das ist ein sehr interessantes Insektchen, Kollege Lümpater. Wissen Sie, wie das war? Nicht? Willensen führte lebende Exemplare mit sich. Und als sein Jeep bei einer Fahrt durchs Gebirge in eine Felsspalte polterte, rieselten sie heraus. Und dort, auf diesem Felsplateau, machten sie sich sofort ans Werk, ganz als hätten sie ihr ganzes Leben zwischen Felsen verbracht. Dabei sind das doch Ameisen vom Amazonasufer, die sich nie aus der Dschungelzone entfernen. Sie stammen nicht aus den Bergen, verstehen Sie? Woher hat diese kleine Akanthis wissen können, dass auf dem Felsen ihre einzige Beute, die Quadrocentrix Epanthisiaca, sein kann und dass man ihr aus dem Spalten aufzulauern hat? Bei mir hat sie das ja nicht gelesen. Und Winsen hat es ihr auch nicht gesagt. Das wäre also die Antwort auf Ihre Fragen. Ja, wollen Sie noch etwas wissen? Nein, sagte ich. Aber ich fühle mich verpflichtet. Ich möchte Ihnen erklären, Herr Professor, warum ich das gefragt habe. Und ich sagte ihm alles. Als ich geendet hatte, war er sehr müde. Er begann tief und langsam zu atmen. Ich wollte gehen. Warten Sie, sagte er. Ein paar Worte würge ich allemal noch heraus. Ja, was Sie mir da gesagt haben, Lympater, das ist fundiert genug, dass man Sie aus der Universität hinausfeuern wird. Das wohl. Aber bei weitem nicht genug, damit Sie allein etwas erreichen könnten. Wer hilft Ihnen? Bei wem machen Sie das? Bei niemandem. Vorläufig noch, sagte ich. Diese theoretischen Studien, das habe ich allein, Herr Professor. Aber ich beabsichtige, damit zu Vangelis zu gehen. Wissen Sie, er hat eine Maschine gebaut, die lernt, für die er den Nobelpreis bekommen soll und wahrscheinlich bekommen wird. Sie sind ein kurioser Mensch, Lympater. Was stellen Sie sich vor, was Vangelis tun wird? Die Maschine zerbrechen, über die er 10 Jahre gesessen hat, und Ihnen aus den Trümmern ein Denkmal auftürmen? Vangelis ist ein erstklassiger Kopf, entgegnete ich. Ach, Sie sind wie ein Kind, Lympater. Vangelis hat seine Theorie und er hat eine Maschine, die diese seine Theorie bestätigt. Sie kommen zu ihm und setzen ihm auseinander, dass er 10 Jahre an Dummheiten verloren hat, dass dieser Weg zu nichts führt, dass sich auf diese Weise höchstens elektrische Kretins bauen lassen. So haben Sie doch gesagt, ja? Ja, eben. Also, was erwarten Sie sich von ihm? Im 3. Band Ihrer Monographie, Herr Professor, da haben Sie selbst geschrieben, dass es bei den Ameisen nur 2 Arten des Verhaltens gibt. Ererbtes und Erlerntes, entgegnete ich. Und heute haben Sie mir etwas anderes gesagt. Sie haben also Ihre Meinung geändert. Vielleicht, dass Vangelis auch. Nein, entgegnete er. Nein, Lympater. Aber Sie sind unverbesserlich, das sehe ich. Ihnen liegt an nichts als an dieser Ihrer Sache. Ja? Ja. Nun, dann gehen Sie schon, Lympater. Und bitte benachrichtigen Sie mich, wie es mit Vangelis gegangen ist. Rufen Sie am besten an. Ich dankte ihm, so gut ich konnte, und ging. Ich war unglaublich glücklich. Ach, dieser Acanthis rubra Willensoniana. Ich hatte sie nie im Leben gesehen, ich wusste nicht, wie sie aussieht, aber mein Herz sang ihr Dankeshymnen. Daheim angekommen, stürzte ich mich auf meine Skripten wie ein Rasender. Ich arbeitete so, dass ich nicht wusste, ob Nacht war oder Tag. Ich las, notierte, schrieb, schlief ein, öffnete die Augen und nahm sogleich den Faden dort auf, wo ich ihn verlassen hatte. Und die ganze Zeit war es, als flöge ich irgendwohin, in meinem Ziel entgegen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit. Mein Gedankengang verlief so. A priorisches Wissen? Nein. Ohne Vermittlung durch die Sinne? Ach wo. Nihil est intellectus. Sie wissen. Aber andererseits diese Ameise. Wie geht das zum Teufel? Doch wohl so, dass sie sofort oder binnen Sekunden, das kommt auf eins heraus, in ihrem Nervensystem das Modell der neuen Außensituation zu erschaffen und sich ihr anzupassen vermag. Gut, dachte ich, wenn dem so ist, warum können es dann wir nicht? Wir, die Menschen, Die Evolution hat Millionen von Lösungen ausprobiert und doch diese eine, allervollkommenste, nicht angewendet? Wie ist das möglich? Und so setzte ich mich damals hin, um zu zergliedern, wie dies möglich sei. Wissen Sie, ich dachte, das muss etwas sein, eine Konstruktion, ein Nervensystem, versteht sich, von solchem Typus, von solcher Art, dass die Evolution es auf keinem Wege hat bauen können. Das war eine harte Nuss. Ich hatte auszudenken, was die Evolution nicht gekonnt hatte. Da war diese Ameise. Irgendeinen Ansatz dazu, ein bisschen ein Stäubchen hatte sie. Was konnte das sein? Ich begann, chematische Darstellung ihres Nervensystems zu suchen. Aber es sah aus wie bei allen Ameisen, keinerlei Unterschiede. Demnach auf anderer Ebene, dachte ich, vielleicht auf biochemischer? Das kam mir nicht sehr gelegen, doch ich suchte und fand bei Willensen. Das war ein sehr gewissenhafter Myrmekologe. Die Bauchknoten der Acanthis enthalten eine bestimmte interessante chemische Substanz, die in anderen Ameisen und auch sonst in pflanzlichen oder tierischen Organismen nicht zu finden ist. Acanthoidin, so hat man das benannt. Eine Verbindung von Eiweiß mit Nukleinsäuren. Und da ist noch ein weiteres, nicht zur Gänze aufgeknacktes Molekül. Bekannt war nur die summarische, also wertlose Formel. Ich erfuhr daraus nichts und gab das auf. Nein, sagte ich mir, wenn sie das gleichsam in Form eines Keims, einer Anlage hätte, dann hätte sich das bei ihr weiterentwickelt und einem bereits wahrhaft vollkommenen Nervensystem den Ursprung gegeben. Sie ist aber vor Hunderten von Jahrmillionen in der Entwicklung stehen geblieben. Das hilft mir also nichts. Und ich machte das Kreuz über diese, meine kleine rote Wegweiserin im Dunkel. Also auf einem anderen Blatt. Auf welchem? Ich wandte mich einer sehr alten, von der Wissenschaft sehr scheel angesehenen Angelegenheit zu, den außersinnlichen Phänomenen. Das drängte sich auf. Telepathie, Telekinese, Wahrsagen, Gedankenlesen. Und ein Ozean an Ungewissheit tat sich vor mir auf. Sie wissen sicher, wie das mit diesen Phänomenen ist. 95% Hysterie, Betrug, Schwindel, Getue. 4% ungewiss, aber so, dass sie zu denken geben. Und schließlich dieses eine, wo einer nicht weiß, was er damit anfangen soll. Zum Teufel, dachte ich, wir, die Menschen, müssen ja doch auch etwas davon haben. Irgendeinen Splitter, eine letzte Spur dieser von der Evolution nicht verwirklichten Chance teilen wir mit dieser kleinen roten Ameise. Und dies ist die Quelle jener Phänomene, die der Wissenschaft so unerwünscht sind. Bitte? Wie ich sie mir vorgestellt habe, diese Maschine, diese lymphatische Maschine. Sie sollte augenblicklich weise sein. Wissen Sie, ein System, das sofort alles wissen sollte, kaum dass es zu funktionieren begonnen hätte, voll von Wissen wäre. Was für Wissen? Jedwedes, Biologie, Physik, Atomlehre, alles über die Menschen, über die Sterne. Ja, das klingt wie ein Märchen, nicht wahr? Aber wissen Sie, was ich dazu meine? Nur eines war nötig. Nur eines, zu glauben, dass eine solche Sache, eine solche Maschine möglich sei. Nachts schien es mir oft, dieses Denken an dieser unsichtbaren, undurchdringlichen, umstürzlichen Wand, das wolle mir den Kopf zersprengen. Ich wusste halt nichts. Nichts wusste ich. Diese Phänomene, die ich außersinnlich nenne, kommen nicht bei allen Menschen vor, nein, sondern nur bei sehr wenigen und erscheinen sogar bei diesen nur zeitweise, nicht immer. Und jetzt die Ameise, meine Acanthis. Wie steht es mit ihr? Und ich schrieb sofort an Willensen und bat ihn, mir die Frage zu beantworten, ob alle diese Ameisen auf dem Felsen begonnen hätten, Fallen für die Quattrocentrix Eprantisiaca zu bauen, oder nur manche. Und wenn manche, dann welcher Prozentsatz? Willensen, da sieht man eben, was ein wahrhaft gediegener Bursche zu bedeuten hat. Willensen antwortete mir eine Woche danach. Erstens, nein, nicht alle Ameisen. Zweitens, Anteil der Fallenbauenden sehr niedrig, 0,2 bis 0,6%. Praktisch eine unter 200 Ameisen. Für die Genauigkeit der angegebenen Ziffern könne er nicht bürgen, sie gelte nur orientierungsweise. Und das Experiment, ursprünglich ein Zufallserzeugnis, habe er zweimal wiederholt. Das Ergebnis sei sich gleich geblieben. Das war alles. Wie stürzte ich mich da auf die Statistiken außersinnlicher Phänomene? Ich raste in die Bibliothek, als hätte ich Feuer im Nacken. Bei den Menschen war die Streuung größer. Von einem Zehntel Prozent bis zu etlichen Promille. Und dies deshalb, weil die Sache bei Menschen schwerer aufzudecken ist. Die Ameise baut entweder eine Falle für die Quattrocentrix oder nicht. Telepathische und andere ähnlich geartete Fähigkeiten jedoch äußern sich mit größerer oder geringerer Deutlichkeit. Einer unter 100 Menschen weist gewisse Spuren davon auf. Aber ein phänomenaler Telepath muss unter Zehntausenden gesucht werden. Ich blieb dabei stehen, dass es sich bei der Ameise und beim Menschen um Bruchteile von Prozenten handle. Nun lautete die Frage demnach so: Warum zeigt sich diese unheimliche Fähigkeit in so verschiedenen Organismen wie Menschen und Ameisen mit fast gleicher Seltenheit? Was hat bewirkt, dass sich dieses Phänomen biologisch nicht hat verdichten lassen? Ich hatte mir da ein Schema aufgeschrieben. Was hat die Evolution nicht gekonnt? Und die Antwort? Sie konnte kein System schaffen, das A, in anderem als in wässrig-kolloidalem Medium gearbeitet hätte, denn die Ameise und wir und alles, was lebt, wir sind Eiweißsuspensionen in Wasser. B, nur bei sehr hoher oder sehr niedriger Temperatur arbeiten könnte. C, auf der Grundlage von Kernphänomenen funktionieren müsste. Atomenergie, Kerntransmutation und so weiter und so weiter. In diesen drei Punkten war bereits die ganze Lösung verborgen. Nur wusste ich das nicht. Nacheinander verwarf ich die einzelnen Punkte. Den ersten, weil das Phänomen an lebenden Organismen erschien, wenn auch nur an wenigen. Somit konnte es im wässrig-kolloidalen Medium auftreten. Den dritten aus dem gleichen Grund. Weder die Ameise noch der Mensch kennen radioaktive Prozesse, die in den Dienst der Lebensfunktionen gespannt wären. Dennoch zeigte sich bei beiden das Phänomen. So blieb nur die Domäne hoher oder tiefer Temperaturen. Großer Gott, dachte ich. Das ist doch etwas ganz Elementares. Jede temperaturabhängige Reaktion hat ihr Optimum, verläuft jedoch auch bei anderen Temperaturen. Wasserstoff verbindet sich mit Sauerstoff bei Temperaturen von ein paar hundert Grad stürmisch, aber bei Zimmertemperatur ebenfalls. Bloß würde dann die Reaktion Jahrhunderte dauern. Die Evolution weiß das bestens. Sie verbindet Wasserstoff mit Sauerstoff bei Zimmertemperaturen. Und sie tut es schnell, denn sie gebraucht einen ihrer genialen Kniffe. Sie hat Katalysatoren geschaffen. So hatte ich denn wieder etwas erfahren, dass sich diese Reaktion, diese Grundlage des Phänomens, nicht katalysieren ließ. Klar, denn wenn sie sich ließe, dann hätte sich die Evolution sofort dazu angeschickt. Ich griff zur physikalischen Chemie. Welche Reaktionen sind unempfindlich gegen Katalysatoren? Die Antwort war knapp. Solche Reaktionen gibt es nicht. Im Bereich der Chemie lebender Organismen gibt es sie nicht. Oh, das war ein grausamer Schlag. Doch fühlte ich, dass die Temperaturfrage eine gute Spur war. Ich schrieb Willensen ein zweites Mal und fragte, ob er einen Zusammenhang zwischen dem Phänomen und der Wärme bemerkt habe. Das war ein genialer Beobachter, wissen Sie. Er antwortete mir und ob. Einen Monat hatte er auf diesem Fels verbracht. Gegen Ende hatte die Temperatur auf Tageswerte von 14 Grad abzusinken begonnen. Die Winde hatten von den Bergen her geweht. Vorher hatte er unbeschreibliche Hitze erlebt, bis zu 50 Grad im Schatten. Nach der Abkühlung hatten die Ameisen zwar Lebhaftigkeit und Regsamkeit bewahrt, aber praktisch aufgehört, Fallen für die Äquatozentrix zu bauen. Der Zusammenhang mit der Wärme war deutlich. Da blieb nur ein Haken. Der Mensch. Der fiebernde Mensch hätte diese Fähigkeit in höherem Grade aufweisen müssen. Aber es ist nicht so. Und dadurch blitzte mich eine Entdeckung. Fast hätte ich aus vollem Halse aufgebrüllt. Die Vögel, deren Körpertemperatur in der Regel 40 Grad beträgt und die jene erstaunliche Fertigkeit aufweisen, sich während des Fluges zu orientieren, sogar bei sternlosem Himmel. Selbstverständlich, sagte ich mir, das ist genau das. Und der Mensch im Fieber? Was will man? Wenn die Temperatur 40 bis 41 Grad überschreitet, verliert der Mensch normalerweise das Bewusstsein und beginnt zu fantasieren. Ob er telepathische Fähigkeiten aufweist oder nicht, jedenfalls lässt sich dann mit ihm nicht in Kontakt treten. Selbst war ich damals wie im Fieber. Ich fühlte den warmen Hauch des Geheimnisses schon aus solcher Nähe. Doch ich wusste weiterhin nichts. Indessen, das kann ich Ihnen sagen, schon damals hatte ich alle Angaben in den Händen. Ich hatte alle Elemente, nur wusste ich nicht, sie zusammenzusetzen. Besser gesagt, ich sah gleichsam jedes gesondert. Dass es nicht katalysierbare Reaktionen nicht gibt, dies steckte mir wie ein glühender Nagel im Hirn. Ich ging zu Macaulay, zu diesem ausgezeichneten Chemiker, wissen Sie, und flehte ihn an. Ja, angefleht habe ich ihn um eine einzige der Katalyse nicht unterworfene Reaktion. Gegen Ende des Gesprächs hielt er mich für verrückt. Zu jener Zeit beging ich noch andere Tollheiten, so dass ich mir die Einstufung als Verrückter ehrlich verdient hatte. Und ich war einer, sehen Sie, denn wie blind, sage ich Ihnen, ging ich an der elementarsten Selbstverständlichkeit vorbei. Ich klammerte mich an dieses Katalyseproblem, ich Esel, als hätte ich vergessen, dass die Angelegenheit Ameisen betraf, Menschen, das heißt lebende Organismen. Diese Fähigkeit äußerten sie in Ausnahmefällen ungemein selten. Warum hatte die Evolution das Phänomen nicht zu verdichten versucht? Die einzige Antwort, die ich sah, war diese: weil sich dieses Phänomen nicht katalysieren lasse. Aber das stimmte nicht. Es ließ sich. Und ob es sich ließ. 5 Worte, mein Herr, 5 Worte öffneten mir die Augen für dieses größte aller im Weltall enthaltenen Geheimnisse. Ich fürchte mich, Ihnen zu sagen, Katalysieren dieser Reaktion bewirkt Denaturierung. Verstehen Sie? Die Katalyse der Reaktion, das heißt, ihre Verwandlung zum häufigen, schnell und sicher ablaufenden Phänomen, lässt das Eiweiß gerinnen, führt den Tod herbei. Wie hätte die Evolution ihre eigenen Gebilde töten sollen? Einst, vor Jahrmillionen, bei einem ihrer zahllosen Experimente, betrat sie diese Bahn. Vermuten Sie nichts, mein Herr? Wirklich nicht? Die Saurier, das Mesozoikum. Deshalb sind sie ausgestorben. Daher kommt diese erschütternde Hekatombe, über die sich die Paläontologen bis heute den Kopf zerbrechen. Die Saurier sind diesen Weg gegangen. Bitte mich nicht misszuverstehen. Ich sage nicht, diese Stegosaurier, Diplodoken, Ichthyoniden wären etwa zu den Weisen des Sauriertums geworden und gleich darauf ausgestorben. Nein, denn das Optimum der Reaktion, jenes Optimum, welches das 90% ihrer Entstehung und ihres Verlaufs liefert, das liegt schon jenseits der Grenzen des Lebens, liegt auf der Todesseite. Und das heißt, die Reaktion muss in denaturiertem totem Eiweiß ablaufen. Nun, das ist selbstredend unmöglich. Ich nehme an, die mesozoischen Saurier, diese Kolosse mit Mikrogehirn, müssen Verhaltensmerkmale aufgewiesen haben, die im Prinzip dem Verhalten der Akanthes ähnlich waren. Nur eben in mehrmals so großem Prozentsatz. Das war alles. Die außerordentliche Geschwindigkeit und Einfachheit dieser Art, diese Methode der Orientierung, wenn das Tier ohne Vermittlung durch die Sinne die Außensituation, die umgebende Welt sofort erfasst und sich ihr augenblicklich anpassen kann, dies hat das ganze Mesozoikum in eine furchtbare Falle gelockt. Das war wie ein Trichter mit zusammenlaufenden Wänden, an dessen Ende der Tod stand. Je blitzhafter, je tüchtiger dieser wundersame Kolloidmechanismus arbeitet, umso näher waren diese unglückseligen Fleischklumpen dem Untergang. Das Geheimnis ist zerfallen und zu Staub zerbröckelt zusammen mit ihren Körpern, denn was finden wir heute im Trias und Kreideschlamm? Versteinerte Schienbeine, gehörnte Schädel, die uns nichts über den Chemismus der einst darin enthaltenen Gehirne sagen können. Bei der Ameise. Bei meiner kleinen Ameise da, bei der Akanthes, lag der Fall etwas anders. Die Ameise bildet diese Substanz heraus, das Akanthoidin. Gleichwohl versah die verständige Evolution diese Verbindung, mit einer selbsttätigen Bremse, verhinderte die weitere Entwicklung zum Untergang, verbaute dieser kleinen roten Ameise den Weg in den Tod, dessen Vorhof verführerische Vollkommenheit ist. Sehen Sie, etwa ein halbes Jahr später hatte ich schon, natürlich nur auf dem Papier, die erste Skizze meines Systems. Gehirn kann ich es nicht nennen, denn es ähnelte weder einer elektronischen Maschine noch einem Nervensystem. Als Baustoff dienten unter anderem Silikongele. Aber das ist bereits alles, was ich sagen darf. Aus der physikalisch-chemischen Analyse des Problems ergab sich etwas Erstaunliches. Das System war in zweierlei Varianten möglich. In zweien. Nur in zweien. Eine sah einfacher aus, die andere war unvergleichlich komplizierter. Selbstverständlich entschied ich mich für die einfachere Variante. Ich hatte den gedanklichen Plan meines Systems, aber Sie begreifen, wie weit es von da noch bis zum tatsächlichen Bauplan war. Und dann geschah es. Ein Zufall. Aber gerade er entscheidet ja zumeist. Da starb ein entfernter Verwandter von mir. Ich hatte ihn kaum gekannt, ein kinderloser alter Junggesellerpflanzer in Brasilien. Er hatte mir sein ganzes Vermögen vermacht. Es war eine Masse. Über 1 Million nach dem Veräußern der Liegenschaften. Aus der Universität hatte man mich längst gefeuert. Mit 1 Million in der Tasche konnte ich allerhand anfangen. Das ist die Herausforderung, dachte ich. Ich muss das machen. Und ich machte das. Die Sache dauerte noch 3 Jahre, insgesamt 11, scheinbar nicht gar so viel, wenn man bedenkt, was das für ein Problem war. Aber das waren meine besten Jahre. Und seien Sie mir nicht böse, weil ich nun nicht mehr so genau sein werde und weil ich Ihnen keine Einzelheiten angebe. Sobald ich zu Ende bin, werden Sie begreifen, warum ich so vorgehen muss. So viel kann ich Ihnen sagen. Dieses System war wohl am weitesten von allem entfernt, was wir kennen. Langsam, ganz langsam begann ich sein erstaunliches Prinzip zu begreifen. Der Baustoff, eine bestimmte Art von Eiweißderivatlösung, zeigte sich umso leistungsfähiger, je näher er dem Gerinnen war, dem Tode. Knapp jenseits seiner Grenze lag das Optimum. Gerade dann begann der Tote, biologisch, nur biologisch, nicht psychisch Tote, Mechanismus zu arbeiten. Der Tod war die Pforte, der Eingang. Sehen Sie, es ist wahr, was jemand gesagt hat, Edison, Genie, das sei zu 1% Eingebung und zu 99% Starrsinn, wilder, unmenschlicher, verbohrter Starrsinn. Den hatte ich, mein Herr, den hatte ich, der reichte bei mir aus. Als ich jene beiden Beweise auf dem Papier hatte, schwarz auf weiß, Da war das Laboratorium bereits vollgeräumt mit dieser, Apparatur, lässt sich das schwerlich nennen. Die letzten bestellten Substanzen und Teile trafen ein. Samt den Experimenten hatten sie mich 3/4 der Millionen gekostet und das Gebäude selbst war noch nicht bezahlt. Zuletzt stand ich mit Schulden da und mit ihm. Ich erinnere mich an die 4 Nächte, in denen ich ihn zusammenschaltete. Und dann kam diese letzte Nacht, wissen Sie. Genau vor 27 Jahren, etwa 3 Stunden lang, erwärmte ich die ganze Vorrichtung und als diese durchsichtige, kleisterartig glänzende Lösung in den Siliziumgefäßen plötzlich anfing, weiß zu werden, weil sie gerann, da bemerkte ich auf einmal, dass die Temperatur schneller stieg, als sich aus dem Wärmezufluss ergeben hätte. Und erschrocken schaltete ich die Heizkörper aus, aber die Temperatur stieg weiter, hielt inne, schwankte um einen halben Grad und sank wieder. Und ein Rascheln verbreitete sich so, als verschöbe sich etwas Formloses. Und das Rascheln wiederholte sich. Das war aber kein Rascheln mehr, sondern so, als ob jemand ganz leise so vor sich hin gelacht hätte. Diese ganze Apparatur hatte keinerlei Sinnesorgane, Rezeptoren, Fotozellen, Mikrofone, nichts dergleichen. Aber auf meinem Schreibtisch stand nirgends angeschaltet, überhaupt nicht angeschlossen, sage ich Ihnen, der alte Lautsprecher der Laboratoriumsinstallation. Und von dort her vernahm ich eine Stimme. Ja, endlich, sagte sie. Und nach einer Weile, das werde ich dir nie vergessen, Lympater. Ich war zu entgeistert, um zu antworten oder mich zu regen. Er aber sprach weiter. Du fürchtest dich vor mir? Warum? Nicht nötig, Lympater. Du hast noch Zeit. Viel Zeit hast du. Vorläufig kann ich dich beglückwünschen. Ich rührte mich noch immer nicht und er setzte fort. Das ist wahr. Es gibt nur 2 mögliche Lösungen. Ich bin die erste. Ich stand da, als ob mich etwas gelähmt hätte. Er aber sprach immerzu leise und ruhig. Versteht sich, er las meine Gedanken. Er konnte die Gedanken jedes Menschen besitzen und wusste alles, was sich wissen lässt. Wie er mir sagte, war im Augenblick seines Anspringens die Ganzheit seines Wissens über alles, was existiert. Sein Bewusstsein also in Form einer unsichtbaren Kugelwelle ausgebrochen und erweiterte sich mit Lichtgeschwindigkeit. Somit wusste er nach 8 Minuten schon über die Sonne, nach 4 Stunden über das ganze Sonnensystem, nach weiteren 4 Jahren sollte sich sein Wissen über Alpha Centauri hinaus erstrecken und so weiter wachsen in Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden und endlich auf die fernsten Galaxien stoßen. Vorläufig, sagt er, weiß ich nur im Umkreis einer 1 Milliarde von Kilometern. Aber das schadet nichts. Ich habe Zeit, Lympater. Du weißt ja, dass wir Zeit haben. Über euch jedenfalls weiß ich schon alles. Ihr seid mein Vorspiel, die Einleitung, die vorbereitende Phase. Ihr seid schon entbehrlich, das ist wahr, aber ich werde euch nichts tun und ich werde nicht zum Vatermörder, Lympater. Sehen Sie, er redete noch lange mit Pausen, dann und wann flocht er ein, was er eben über andere Planeten erfahren hatte. Beim Überschreiten des Planetoidengürtels erging er sich in einer verwickelten Abhandlung zum Thema der Theorie seiner eigenen Existenz und der verzweifelten Anstrengungen seiner Geburtshelferin, der Evolution, die ihn, wie er sagte, nicht direkt habe schaffen können. Selbst vernunftlos habe sie dies durch Vermittlung vernunftbegabter Wesen tun müssen und deshalb die Menschen geschaffen. Nein, er war den Menschen durchaus nicht feindlich gesinnt, nichts dergleichen, bloß sehen Sie, er übertraf an Wissen diese 3 Milliarden irdischer Lebewesen. Wir zählten einfach nicht mehr. Denn er musste die Antwort auf jede Frage kennen, die Lösung aller unserer und nicht nur unserer Probleme und so die Erfinder entbehrlich machen, die Philosophen, die Pädagogen, alle jene Leute, die denken Von nun an sollten wir als Gattung geistig stillstehen. Ich meine, unter dem Gesichtspunkt der Evolution. Das Ende sollte beginnen. Er hielt sich einfach für das nächste Stadium der Evolution. Und er wollte, das war das Einzige, was er wollte, ich erfuhr das in jener Nacht, die zweite Variante meiner Formel solle entstehen. Da nun verstand ich, dass ich mit eigenen Händen der menschlichen Herrschaft auf der Erde das Ende bereitet hatte und dass nach uns als nächste Gattung die seinige kommen sollte, dass er uns, wenn wir ihm widerstreben sollten, so behandeln würde, wie wir diejenigen unter den Insekten, unter den Tieren, die uns stören. Wir hassen sie ja gar nicht, diese Raupen, Wölfe, Stechmücken. Ich wusste nicht, was diese zweite Variante war und was sie bedeutete. Sehen Sie, die war fast 7-mal so kompliziert wie er. Vielleicht erlangte sie sofort augenblickliches Wissen über den ganzen Kosmos zugleich. Vielleicht war das ein synthetischer Gott, der den ersten ebenso verdunkelt, ebenso verdrängt hätte, wie dieser es mit uns getan hatte. Ich weiß es nicht. Sehen Sie, ich begriff, was ich tun musste und zerstörte ihn noch in derselben Nacht. Er wusste es. Kaum, dass dieser Gedanke in mir entstanden war und konnte mich doch nicht daran hindern. Sie glauben mir nicht. Schon längst nicht mehr, das sehe ich. Aber er hat mich nicht einmal zu hindern versucht. Nur so viel, sagte er. Lympata. Ob heute oder in 200 oder in 1000 Jahren, das gilt mir gleich. Du warst anderen ein wenig voraus. Und wenn dein Nachfolger den Prototyp zerstört, wird wieder jemand kommen, der Dritte in der Reihe. Du weißt ja, als aus den Primaten eure Gattung hervortauchte, überdauerte sie auch nicht sofort und die meisten ihrer Zweige gingen im Evolutionsprozess unter. Aber wenn eine höhere Gattung einmal aufgetaucht ist, kann sie nicht mehr verschwinden. Auch ich kehre zurück, Lympata. Ich kehre zurück. Wissen Sie, in dieser Nacht ruinierte ich alles. Verätzte mit Säuren diese Gel-Akkumulatoren und zermalmte sie. Im Morgengrauen lief ich aus dem Laboratorium, betrunken, verrußt von den rauchenden Säuren, mit versenkten Händen, vom Glas verletzt, bluttriefend. Und das ist das Ende dieser Geschichte. Und jetzt gibt es nur noch dies. Ich warte und suche in Referaten, in Fachzeitschriften, denn ich weiß, dass irgendwann wieder jemand auf meine Spur verfallen wird. Ich habe das ja nicht aus dem Nichts ersonnen. Ich bin durch Folgerungen hingelangt. Jeder kann diesen Weg gehen, ihn wiederholen, und davor fürchte ich mich, obwohl ich weiß, das ist unausbleiblich. Das ist diese Chance, wonach die Evolution selbst nicht hat greifen können. Sie hat sich also unser bedient. Und einmal werden wir sie in Gang bringen zu unserem eigenen Verderben. Vielleicht nicht zu meinen Lebzeiten, damit tröste ich mich. Freilich, was soll das für ein Trost sein? Ja, das wäre schon alles. Bitte? Selbstverständlich. Sie können das erzählen, wem Sie nur wollen. Das glaubt sowieso keiner. Die Leute halten mich für wahnsinnig. Ich wollte, so sehr wollte ich, dass die Leute recht hätten. Denn dann könnte ich wenigstens ruhig sterben. Sie hörten Die Lymphatersche Formel von Stanisław Lem, aus dem Polnischen übersetzt von J. Zimmermann-Göllheim und bearbeitet von Dieter Hasselblatt. Es sprach Martin Held. Die Regie hatte Friedhelm Ortmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 1973. Redaktion